Radio Marabu Zuhörsonntag im Interview Max Otte. Wikipedia verheißt ein deutsch-US-amerikanischer Ökonom. Seine eigene Webseite weist ihn aus als Philanthrop, Publizist, Patriot. Er gibt einige Interviews. Es wird mir in den nächsten 2 Stunden eine Ehre sein, neben vielen anderen Themen auch den singenden Max Otte zu präsentieren. So wollen wir beginnen, The Wayfaring Stranger. Damit in 31 Minuten Nonstop Music Block auf Radio Marabu und danach geht's los mit dem Interview. Absolutely. 30 Minuten Nonstop Marabu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt auf Radio Marabu. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world below. There is no sickness, no toil, no danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going. Deep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I want to wear crown of glory when I get home to that bright land. I want to shout salvation story in concert with that blood-washed hand. I'm going there to meet my Savior, to sing his praise forevermore. I'm just going over Jordan. I'm just going. Just going over Jordan. I'm only going over home. Ein singender Max Otte, das Lied wurde erstmals 1858 erwähnt, was bedeutet niedergeschrieben. Es war zuvor bereits ein erfolgreiches Folk-Traditional. Sehr schön auch die Fassung von Johnny Cash, an diesen wollen wir erinnern. Mit der Thing Called Love auf Radio Marabu. Six foot six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Like me, they struggle in doubt. They trouble their minds day in and day out. Too busy with living to worry about a little word like love. But when I see a mother's tenderness as she holds her young close to her breast, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand, but like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Ever since time, nothing's ever been found that's stronger than love. Johnny Cash, mit Max Otte werden wir auch über Musik sprechen, was ja immer Themenspektren erweitert. Wir erweitern jetzt mit zwei aktuellen Titeln in unserem 30 Minuten Nonstop Music Blog. Neue Musik von Paul Weller und davor Van Morrison, Only a Song. Only a song, it's not set in stone, it's only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song. It's only a song. Could be back to front, just to get it to work. It's only a song. Get at the jump, get at the swing, so I can sing it. Only a song, when everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun, it's only a song. In the wintry snow, when the pigmen's march along and go home, it's only a song. Snow, wonder. penguins march along and go home. Yes, only a song. Only a song. It's not set in stone. It's only a song. It's only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Something's on my mind at the time. Right at the time. It's only a song. It's back to front, just to get it to work now. Get it to work. Get it to jump. Get it to swing, so I can sing it. So I can sing it. It's only that song. It's not set in stone. It's only a song. It's only a song. It's only that song. It's only a poem. It's only a song. Marabou. Open up scales and the balance of time preceded. The ticking of clocks and silent homes admitted. Lights ascending, clash with planes. Ich fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabou. Marabu Retro. Marabu 70s. Go far enough, you will reach. A place where the sea runs underneath. Shadow high in the sky, dying away in the night. I've sailed the world for 7 years. Left all I love. You have see you in my dreams. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Gegen Zwänge, impf mich gegen Hass, impf mich gegen Reue, impf mich nur zum Spaß, impf mich gegen Zweifel, impf mich gegen Spott, impf mich gegen Topheit und den nächsten Flop. Impf mich gegen Hip-Hop, impf mich gegen Schrott, impf mich gegen Blindheit, impf mich gegen Gott, impf mich gegen den Enkeltrick, impf mich gegen dich. Impf mich gegen Trägheit und die Arbeit an sich. Ich gebe keine Ruhe, denn es geht dem Ende zu. Ich will das super gehen, damit wird's wunderschön. Impf mich auf der Straße, impf mich in der Bahn, impf mich vor der Kamera, jeder soll's erfahren. Impf mich gegen Studenten und Friseure aus Berlin, gegen Eigenleistung und gegen Ski Alpin. Streckenweise sentimentaler 30 Minuten Nonstop Music Block. Ja, sentimental ist ein bisschen diese Sendung. Es geht nämlich um einen Rückblick gemeinsam mit Max Otte, der seinen Rückblick in einem Buch verfasst hat. Wir wollen aber über zwei Bücher sprechen und über seine Musik in diesen zwei Stunden. In den vergangenen 30 Minuten haben wir gespielt, Max Otte selbst. Dann hatten wir Johnny Cash, neue Musik von Van Morrison, Paul Weller. Paul Weller zusammen mit seiner Band The Jam, That's Entertainment, Genesis, eine Band, die Max Otte selbst sehr mag. Er wird es gleich erzählen. Mit dem nicht bekannten, aber umso schöneren Your Own Special Way. Aktuelle Single von Bruce Springsteen und Fehlfarben. Peter Hein hat es geschafft, einen ziemlich klugen Kommentar zur Pandemie abzugeben. Über die sprechen wir natürlich auch gleich hier auf Marabu. Radio Marabu. Lord Litter für Radio Marabu. Und nun wieder passend zur Lage der völlige Blödsinn bzw. total absurd. Heute gut geimpft ist halb. Lord Litter für Radio Marabu. Radio Marabu. Im Gespräch der Trompeter Ferry Grott. Ja, also eigentlich heißt Ferry, kommt aus dem Ungarischen, ist so eine Verkleiderungsform oder so. Ferenc eigentlich und dann Franz, Österreich, Ungarn, du weißt ja, die hängen auch ein bisschen zusammen. Und da ist der Name so entstanden, Fadens, aber richtig im Ausweis steht Ferry drin. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir im Osten weggefahren sind und mal nach Ungarn, dann haben sich alle gleich gefreut. Oh, Ferry heißt dir einer mal. Na gut, okay. Im Gespräch. Radio Marabu Dresden. Unsere Bässe stammen aus dunkeldeutscher Produktion. Und das ist nicht gelogen. Lügenbässe, Lügenbässe. Marabu. Trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem. Am Telefon freue ich mich, Max Otte begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, Herr Fischer. Sie sind Ökonom, gründeten das Institut für Vermögensentwicklung, promoviert, haben mehrere Professuren, aber Sie sind auch Publizist und politischer Aktivist. 2006 schrieben Sie mit Der Crash kommt eines der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher. Der Crash kam dann auch. Ein weiteres Buch zum Thema erschien 2019 und jetzt 2021 sind zwei Bücher von Ihnen erschienen, die wir in dieser Sendung vorstellen wollen. Ein weiteres wirtschaftliches und ein sehr persönliches, Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, Notizen aus einer anderen Zeit. Die erste Frage wäre, für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Ja, das persönliche Buch ist natürlich ein persönlicher Rückblick. Das habe ich für mich geschrieben, für Freunde, Bekannte, aber auch für Menschen, die sich überlegen, wie unser Land mal war und wie es jetzt ist. Und vor allem für die nächste Generation, für meine Kinder und für die Generation meiner Kinder, die dann vielleicht das, was wir jetzt haben, was wir bekommen, vergleichen können mit dem, was wir hatten. Und nicht alles wird schlechter, nicht alles wird besser, aber ich sehe sehr viele Veränderungen, die mir nicht gefallen, und deswegen wollte ich mal kulturmäßig das alte Deutschland, also was, wofür waren die Kneipen da, wie hat der Mittelstand funktioniert, ich bin natürlich aus dem Westen, aber vieles hat sich auch in beiden deutschen Staaten gehalten, das wollte ich aufzeichnen, Sitten- und Kulturgemälde, also es ist natürlich meine eigene Lebensgeschichte darin, zumindest meine ersten 20 Jahre darin eingebettet, aber es ist breiter, es sollte zeigen, was dieses Land ausgemacht hat, was es vielleicht immer noch ausmacht und was wir Gefahr laufen zu verlieren. Sie sind 1964 geboren, ja an sich dann noch in den besten Jahren, aber die Sorge hat jetzt doch überwogen, das Buch jetzt schon schreiben zu müssen. Ja, natürlich. Also seit mindestens zwei Jahrzehnten, vielleicht etwas länger, sehen wir einen rapiden Abbau unseres Sozialkapitals, dessen, was unser Land ausgemacht hat. Das hat sich jetzt natürlich mit Covid-19, Corona nochmal beschleunigt. Also Kneipen sterben, der Mittelstand stirbt, die Vereine sterben. Also da ist viel los. Nicht alles ist zu bedauern, aber vieles schon. Und diese Vereinskultur zum Beispiel, die war ja und ist ein ganz hoher Grad der Zivilgesellschaft. Da kommt das, was man heute als Zivilgesellschaft bezeichnet, nicht mit. Das sind oft kurzlebige Initiativen, die sich um eine Sache drehen, wo dann noch ein Sponsor dahinter steht, aber nicht dieses Kontinuität, dieses Engagement für eine Sache, zum Beispiel im Gesangverein oder im Turnverein, das gibt's halt immer weniger. Das hat auch Gründe gesellschaftlich, aber das wollte ich eben aufzeigen, was sich da verändert und wie wir mit dieser Veränderung umgehen. Ich folge Ihren Argumentationen seit einigen Jahren und teile viele davon, und daher ist mir das Interview auch sehr wichtig. Etwas, was sicherlich sehr leicht ist für uns zu teilen, ist die Musik. Das habe ich erst vor kurzem erfahren, dass Sie leidenschaftlicher Musikliebhaber sind und auch selbst singen. Ja, gerne. Und das mache ich eigentlich seit Kindheit, und dann war ich in der Band in der Jugend. Wir haben auch durchaus eine gewisse regionale Bekanntheit gehabt, haben auch eigene Stücke gespielt, zwei Single-Schallplatten gemacht. Ein Riesenspaß, aber ich hatte einen Lehrer, der mir einen ganz großen Rat gegeben hat. Da war ich, was weiß ich, in der Mittelstufe. Der hat gesagt, Junge, wenn du den Spaß an der Musik behalten willst, dann mach sie nicht zum Beruf. Und das hat sich irgendwo mir doch gemerkt, und so ist es dann auch gekommen. Aber ich kann bei der Musik, und ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack, also von Klassik über diverse Dinge, kann ich wirklich abtauchen und kann mich entspannen, auch beim selber Musik machen. Das ist eine ganz große Sache. Musik ist, glaube ich, ein direkter Schlüssel in die Seele. Und ich bin froh, dass ich diese Ader habe und dass ich es als Hobby habe. Ich möchte jetzt einen Titel spielen, den Sie interpretiert haben, Russians von Sting. Vielleicht ein paar Worte dazu? Ja, ist mir sehr wichtig, weil die Russen unsere Nachbarn sind. Die Russen haben die Nazis besiegt quasi, zumindest haben sie die Hauptlast des Kampfes gegen Nazi-Deutschland getragen. Und ich sehe mit Entsetzen, wie man neue Feindbilder aufbaut im Osten zumindest. Und viele Menschen diesen neuen Feindbildprojektionen folgen. Und die sind völlig überzogen. Es gibt Fragen, die zu regeln sind. Aber ich möchte mich da durch diese Neuinterpretation auch für Verständnis und für Versöhnung einsetzen. Das teile ich natürlich auch seit vielen Jahren und bei diesem Titel eine ganz interessante Geschichte. Sting lief im DDR-Rundfunk rauf und runter, aber dieser Titel komischerweise nicht. Den hat man offensichtlich missverstanden oder anders interpretiert. Umso besser, ihn jetzt zu spielen. Hier ist Russians in der Fassung von Max Otte. Сегодня, как обычно в посланиях, речь пойдет о наших задачах. Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats in the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly on common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. To put the words in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. Mr. Reagan says we will protect you. I don't subscribe to this point of view. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. Regardless of ideology, what might save us, me and you, is if the Russians love their children too. Russians in der Fassung von Max Otte, den ich am Telefon noch einmal begrüße. 1964 sind Sie geboren, ein Kind der BRD. Prägend dürften die 70er Jahre für Sie gewesen sein. Da wir gerade bei Musik sind, frage ich erstmal, das war ja die Zeit des Schlagers, der Disco-Musik, Punk auch, aber auch Kunstrock, da haben sich Sachen verkauft, da würde man heute als verrückt dargestellt werden. Genesis-Sachen. Ne? Genau, ja, habe ich komplett. England by the Pound und so weiter, ganz, ganz, wow, das war klasse. Und im Westen gab es eine, in den späten 70ern, eine Band, die hatte so eine 30-Minuten-Orgie auf der Bühne mit psychedelischen Anklängen, die hießen Grobschnitt aus Hagen. Ich komme in der Nähe von Hagen her, da kommt Nena her, da kommt Grobschnitt her, extra breit. Das waren so die Neue Deutsche Welle-Ikonen natürlich, oder viele davon. Ja, ja, das war die Zeit. Und die hat sie auch auf jeden Fall erfasst. Absolut, wobei ich relativ konservativ war lange, also was heißt konservativ, ich habe gerne wirklich harten Rock gehört oder Rock von Status Quo, bluesig, rockig, einfacher gerade Rock, das war's. Auch Country-mäßige Dinge habe ich mir angehört und Disco war natürlich gar nichts für uns damals, also das war was für Mädchen und für Disco-Gänger. Wenn ich mir heute die Bee Gees anhöre, und das darüber schreibe ich auch im Buch, da habe ich auch ein paar Seiten drüber, dann muss ich den Hut ziehen. Das ist eine Band wie einige andere, die seit Kindesbeinen zusammen gesungen haben. Perfekte Harmonien, perfekte Arrangements. Also heute muss ich da den Hut vorziehen, aber damals war es natürlich, was hat uns sonst geprägt? Also neben dem Rock, wir haben natürlich auch gehört Rory Gallagher, so bluesrockige Sachen, dann ZZ Top später, The Police, AC/DC, die waren ja größtenteils alle schon da, so quer durch und Musik war damals ja wirklich noch eine Möglichkeit, sein Lebensgefühl auszudrücken, ist es vielleicht heute auch noch, aber mit den ganzen Podcast-Geschichten und mit dem, was da so an kurzlebigen Stars jetzt mit sozialen Medien läuft, die eigentlich asoziale Medien sind, oftmals, da komme ich nicht mehr klar, beziehungsweise da bin ich dann auch raus und man muss auch nicht mehr alles mitmachen. Ich versuche in vielen anderen Punkten auf der Höhe der Zeit zu bleiben, aber von den heutigen Stars oder kurzlebigen Internetphänomenen kenne ich wahrscheinlich viele nicht mehr. Und was noch dazu kommt, was auch bezeichnend ist für unsere Zeit, die Situation hat sich durch das Internet nochmal polarisiert. Musiker war schon immer ein harter Beruf, aber früher in den 70er, 80ern konntest du, wenn du hart dran bliebst, auch wenn du nicht besonders talentiert warst, siehe Tote Hosen oder so, so irgendwann dir eine Fangemeinde erspielen. Das ist heute fast nicht mehr möglich, weil wir ganz, ganz wenige Superstars haben durch die Globalisierung des Musikmarktes und viele, die wirklich von der Musik nicht mehr ansatzweise leben können. Also früher hatte man zumindest noch die Chance, heute würde ich sagen, ist die Chance, als Pop, als Rockmusiker irgendwie noch sich durchzuschlagen, geht gegen null. Ich interviewe fast täglich Musiker und das kann ich natürlich nur bestätigen. Ich habe ja in den 90er Jahren dann angefangen, mein eigenes Archiv aufzubauen, dann in der BRD. Und Bee Gees und Genesis, muss ich sagen, habe ich auch alle Platten. Ich verkaufe mittlerweile viel, aber die sind alle komplett bei mir im Schrank und bleiben auch. Die 70er Jahre waren aber auch politisch zugespitzt. Auf der einen Seite gab es zum Beispiel den Club of Rome, der sich mit Umwelt beschäftigte. Da schaffte es auch in die DDR-Medien. Auf der anderen Seite Terrorismus, RAF in der BRD. Wo sahen Sie sich in dieser Zeit? Sagen wir mal so, ich war immer in dem Sinne konservativ, im Sinne, dass ich Patriot war, dass ich für mein Land was übrig hatte. Das war in der BRD durchaus nicht üblich. Da hieß es ja Verfassungspatriotismus. Also wir sind keine Patrioten, wir lieben unser Land nicht. Also ein Bundespräsident, der Theodor Heuss, hat mal gesagt, ich liebe meine Frau, aber nicht mein Land. Das war so die Stimmung in der Bundesrepublik. Aber wir haben eine tolle Verfassung, Grundrechte, Grundgesetz und so weiter. Wir sind also Verfassungspatrioten. Das war mir immer zu wenig. Ich sage, wir haben eine spezielle Kultur und die ging von der Oder bis an den Rhein und darüber hinaus. Also das würde ich mal gar nicht an den beiden deutschen Staaten festmachen. Da hat sich natürlich einiges anders entwickelt, aber es ist eine gemeinsame Kultur. Ich war so in gewisser Weise konservativ. Trotz der ganzen Musik und so, habe die Debatten mit Atomraketen mitbekommen, auch die Proteste da Anfang der 80er, da fühlte man sich natürlich schon mulmig, also denn die Spannung zwischen den Supermächten waren schon groß. Ich habe auch die Gründung der Grünen mit Interesse mitverfolgt, habe mir sogar überlegt, mal mit 17, 18 da mitzumachen, weil ich da Ansätze sah für einen sehr eigenständigen deutschen Weg. Mittlerweile sind die Grünen für mich eine komplett transatlantische Kriegspartei. Also sie sind immer als erstes dabei, wenn es irgendwo was zu zerbomben gibt und schreien danach. Ja, leider. Ja, wirklich leider. Also, aber das ist den Leuten nicht klar. Wer grün wählt, wählt den Krieg. Habe ich gestern noch getwittert. Ja, sehe ich auch so. stehe ich dazu. Und auch diese Terrorismusgeschichten haben wir mitgekriegt, den heißen Herbst, wo Hans-Martin Schleyer entführt wurde. An der Straße, an der Ecke, wo er entführt wurde, fahre ich in Köln sehr oft vorbei. Ich wohne also im selben Viertel oder habe da ein Haus. Ja, es war eine spannende Zeit, aber nach dem heißen Herbst 76 oder 77 war es, glaube ich, war das mit dem Terrorismus auch schnell vorbei. Und dann kamen eben die Proteste gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen Anfang der 80er. Habe ich alles miterlebt, auch sehr bewusst miterlebt. Ihr Vater war Kommunalpolitiker. Wie sehr prägte er Sie? Sie nahmen immerhin seinen Namen an. Er starb ja sehr früh. Ja, viel mehr, als man damals wahrhaben wollte. Also er war sicherlich ein Menschenfreund. Er interessierte sich für dieses Land. Er war auf der einen Seite sehr ehrlich, auf der anderen Seite durchaus ehrgeizig. Das beißt sich manchmal, aber er konnte sich auch durchsetzen. Also ich denke, da gibt es viele Charakterzüge, die ich bei mir wiederfinde. Und seine Toleranz auch, die wir heute wirklich fürchterlich vermissen, weil ja alles so polarisiert ist, alles geht gegen rechts, aber erstmal blind gegen rechts, ohne sich das genauer zu überlegen, oder gegen Querdenker oder gegen wen auch immer. Also die Gesellschaft ist ja fürchterlich diskussionsunfähig geworden. Lass uns mal Positionen diskutieren, und das hat er vorgelebt. Wir hatten auch unseren SPD-Bürgermeister in der Straße, er war CDU, dann hatten wir noch tatsächlich unseren DKP-Spitzenkandidaten da, der auch oft zu Schulungen in der DDR war. So, die drei haben sich zusammengesetzt und diskutiert. Irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, wir kommen nicht recht weiter. Dann haben sie nur noch Skat gespielt, aber auch das ist ja ein Zeichen. Auf jeden Fall. Sie haben in Köln Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre studiert. Da kam ja schon der erste Crash. Der wurde ja auch von Oliver Stone zum Beispiel verfilmt mit Michael Douglas. Wie haben Sie das damals aufgenommen? Ja, 87 beim ersten Crash, das war der Schwarze Montag, 1987 im Oktober, war ich tatsächlich auf dem Parkett der Frankfurter Börse, denn ich war Praktikant dort. Und ich habe tatsächlich gesehen, wie Leute, die man Jahre nicht mehr auf dem Börsenparkett gesehen hatte, auf einmal kamen, weil sie eine Börsenzulassung hatten. Und das habe ich sehr bewusst erlebt. Also ich habe mich damals auch schon für Wirtschaftskrisen interessiert. Das geht eigentlich schon zu Beginn meines Studiums, weil ich mich auch an Philosophen, die, sagen wir mal, die Krisen der Neuzeit beleuchtet haben, wie Rosiger, Ortiger, Igasset oder Oswald Spengler, die haben mich auch interessiert. Also ich habe immer schon gewusst, dass Menschen sich ihre Krisen selber machen, dass das menschengemachte Phänomene sehr oft sind. Das ist mir als in meinen späten Teenagerjahren schon klar gewesen. Habe mich also im Studium auch für Wirtschaftskrisen interessiert und war tatsächlich, weil ich ein Praktikum an der Börse machen wollte, bei der Sparkasse von 1822, konnte ich den 87er Crash an der Börse miterleben. Auf jeden Fall. Wie war für Sie 1989 erlebt? Ja, ich habe es nicht gefasst, und es war surreal, weil ich da schon Promotionsstudent war an der Princeton University, und da gab es eine Kellerbar, die von Studenten betrieben wurde, proppe voll das Ding. Da liefen zwei Fernseher ohne Ton und ich sah immer diese komischen Bilder da. Ich dachte, was ist denn da los? Brandenburger Tor, da stehen die Leute auf der Mauer. So, und das hat also wirklich eine Viertelstunde gedauert, bis ich kapiert habe, das ist real. Da musste ich erstmal rausgehen und mich sammeln, weil das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Denn, ich muss auch sagen, das war im Sommer 87, war ich auch ein Jahr in den USA, habe ich mit meinen Mitstipendiaten diskutiert. Einer ist mittlerweile hoch angesehener Professor für Geschichte, einer war zwischendurch Chefredakteur der Welt, der andere ist bei der Landeszentralbank, der dritte ist Juwelier, Vermögende, also alles kluge Leute. Und ich habe damals gesagt, ich habe mich beim Bund nicht wohlgefühlt. Ich war an der innerdeutschen Grenze. Ich hätte auf meine Brüder schießen müssen. Da habe ich gesagt, naja, also das geht doch gar nicht, beziehungsweise so borniert, man fühlt sich Paris näher als irgendwie Dresden. Oder also solche Aussagen kamen dann. Und das wirklich Erschütternde war, von diesen durchaus intelligenten Kommilitonen hatte kein einziger selber gedient. Also hatte kein einziger irgendwie ein genauen Eindruck davon, wie es dann gewesen wäre, mit dem Gewehr da zu stehen und vielleicht zu schießen. So, und das hat mich damals wahnsinnig geärgert, und deswegen habe ich mich so riesig gefreut über die Wiedervereinigung. Ja, für mich war es damals erstmal ein mächtiger Einschnitt gewesen, 1989. Ich wollte ja Finanzrevisor werden, habe studiert, wollte nebenbei auf dem zweiten Weg zum Rundfunk gehen, hatte da auch schon Kontakte und war anfangs, naja, eigentlich eher schockiert und brauchte meine Zeit, um mich in die BRD einzuleben, habe dann aber in den 90er Jahren da ein sehr, sehr vielfältiges Land mit eben auch Vereinen, ich habe dort auch bei einigen Vereinen mitgewirkt, entdeckt eine breite Kultur, ein breiter Diskurs, und drum gilt meine Melancholie heute im Grunde ein bisschen der alten DDR natürlich nach, das ist meine Heimat, aber auch der alten BRD. Sie haben in den 90er Jahren dann auch Karriere gemacht. Wann spitzte sich bei Ihnen die Kritik zu, der kritische Blick auf das Gesellschaftssystem, die Veränderungen in den 90er Jahren? Na, sagen wir so, diesen kritischen Blick hatte ich ja auch schon Anfang der 80er, also in den 80ern, wie gesagt, 87 war ich an der Börse, und Finanzkrisen sind für mich Unfälle, aber Unfälle, die regelmäßig passieren, weil wir Menschen so sind. Den kritischen Blick hatte ich schon auf das Thema deutsche Souveränität als Teenager. Deswegen wollte ich auch in die USA auswandern, was passiert ist. Also ich habe da diesen Vogelblick, bin beschenkt worden mit so einer Vogelperspektive, die ich schon als sehr junger Mensch entwickelt habe. Und bin dann um 2000 rum nach Deutschland zurück, weil es wirklich gut so aussah. Ich sagte, dieses Land ist im Aufbruch, vielleicht schaffen wir es doch nochmal, aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen, unseren eigenen Weg zu finden. Und in Köln hatte die Popcom, die Sie als Musiker auch kennen, da habe ich mich riesig wohlgefühlt. Köln hatte gute Stimmung, die New Economy boomte, die Börse boomte, Daimler kaufte Chrysler, die Telekom kaufte Voicestream. Also ich bin 2000 nach Deutschland zurückgekommen, um hier mitzumachen, und gedacht, also kritisch war ich immer, ob es klappt, aber ich hatte nochmal Hoffnung gefasst. Und ja, das sieht im Moment ziemlich düster aus, aber ich zitiere auch in meinem Buch am Ende Stefan Zweig, den großen Schriftsteller, der hat sich ja nun leider 1942 sehr umgebracht, und seine Frau auch, also sie haben gemeinsam Selbstmord begangen in Rio de Janeiro im Exil, oder Petropolis bei Rio de Janeiro, weil er einfach es nicht mehr ausgehalten hat. Wenn er 3 Jahre länger durchgehalten hätte, hätte die Welt wirklich anders ausgesehen. Also deswegen ist Aufgeben keine Option, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Ja, Stefan Zweig fasziniert mich auch. Weil Sie gerade Popcom sagen, da hatten wir einen Stand damals. Da war ich natürlich auch zugegen. Tolle Zeit. Theoretisch hätten wir uns begegnen können. Ja, das ist ja Wahnsinn. Auf der RTL-Bühne gespielt mit meiner Status Quo Tribute Band. Wahnsinn, ich glaube sogar, ich kann das noch, die war ja anfangs noch über 2 Etagen, die Popcom, und wurde dann auch immer relativ schnell immer kleiner in den späten 90er Jahren. Ich habe in den 90er Jahren kommerzielles Radio gemacht, einige Jahre, auch selbst Sendung mit eigener Redaktion, Musiksendung, Oldie-Sendung übrigens, und habe dort allerdings auch beim Radio dann schon die Veränderungen gemerkt. Es wurde immer beraterorientierter und immer vereinfachter, auch das, was man sagen durfte, was man machen durfte im Radio. Da setzte mein kritisches Denken zunehmend ein. Und da passt jetzt ein Lied, welches in Ihrer Wunschliste zu finden war, Die Gedanken sind frei. Das ist ein Lied, das in der DDR sehr, sehr oft gelaufen ist, auch im Fernsehen, in Folklore-Sendungen. Und ich habe jetzt eine Fassung von einem Folklore-Ensemble rausgesucht, Barbarossa. Dahinter stand unter anderem Jörn Fechner, ein Meister der Singebewegung der FDJ tatsächlich, aber diese 4 Herren haben Die Gedanken sind frei wunderschön interpretiert, und ich möchte es jetzt für Sie spielen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Stille und wie es sich schicket, mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind drei vergebliche Werke, denn beide Gedanken zerreißen und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum drum will ich auf immer den Sorgen absagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Und denken dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich sitz nicht alleine bei einem Glas Wein, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei, es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Mehr von Max Otte in einer halben Stunde nach einem weiteren 30 Minuten Nonstop Music Blog. Das Interview komplett werden wir auch auf YouTube veröffentlichen, da aber ohne Musik. Musik gibt es jetzt noch einmal von Barbarossa. Ich sende einen Gruß in die Eifel aus Thüringen mit einem Thüringer Volkslied. Ach, wie ist's möglich denn? Mein persönliches Lieblingsvolkslied. Ach, wie ist's möglich dann, dass ich dich lassen kann? Hab dich von Herzen lieb, das glaube mir. Du hast die Seele mein so ganz genommen ein, dass ich kein andere lieb als dich allein. Blau blüht ein Blümelein, das heißt, vergiss nicht mein, dies Blümlein leg ans Herz und denke mein. Stirbt Blum und Hoffnung gleich, wir sind an Liebe reich, denn die stirbt nie bei mir, das glaube mir. Lieber bricht's Herz entzwei, eh man ein falsche Treu oder ein falsche Lieb an mir verspürt. Ja, wenn das Glück nicht wollt, dass du mein werden sollt, so lieb ich dann doch dich, glaub's sicherlich. So lieb ich dann doch dich, glaub's.